ist die Liebe, ganz ohne Krieg. Gibt es Enthaltung, Keuschheit, ganz ohne Trieb. Werden totgeschwiegen und sind doch in aller Munde. Sind Fleisch und Klammer einer stolz getragenen Wunde. Schon so oft standen wir am Rand des Abgrunds. Schon so oft wollt man unser Ende sehen. Egal was war, egal was kommt, was sein wird, wir werden auch weiter zu dem stehen, was wir sind, wofür wir leben. Wir sind und bleiben für immer das, was wir wirklich sind. Männer, die zu ihrem Wort stehen, eine Band, die Wahrheit bringt. Und so stehen wir noch lange zu uns selbst, zu diesem Leben, die einer stecken in ihrer Asche, wenn wir noch lang durchs Feuer gehen. Tausend und mehr als nur ein kleiner Unterschied. Es ist das Feuer, nicht das Wachs, das dem Docht die Flamme gibt. Ein Herz schlägt Geister, Geister, Herzen, und ein Herz schlägt auch für sich. Darum schlagen wir